Aus Anlass des 19. Jahrestages der Wahl von Genossin Kim Jong-il zum Generalsekretär der Partei der Arbeit Koreas und des 71. Gründungstages der Partei der Arbeit Koreas stellten die Gesellschaft für Freundschaft mit Korea mit ihrem Hauptsitz in Spanien und die spanischen zuständigen Gruppen Pasco, Madrid und Valencia Sonderbeiträge ins Internet. Auf den Homepages erschienen die Beiträge mit verschiedenen Titeln. Darin wurde hervorgehoben, die Partei der Arbeit Koreas, die Präsident Kim Il-sung gegründet und Herr Kim Jong-il verstärkt und entwickelt habe, habe die eiserne Einheit und Geschlossenheit der ganzen Partei verwirklicht und genieße bei der Bevölkerung absolute Unterstützung und großes Vertrauen. Der Staatsführer Kim Jong-un, der die Idee und Sache von Kim Il-sung und Kim Jong-il ohne geringste Abweichung fortsetze, betreibe die Politik der Liebe zum Volk.